Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem Hebräerbrief, Kapitel 11, Vers 13. All diese Menschen glaubten bis zu ihrem Tod, ohne erhalten zu haben, was Gott ihnen versprochen hatte. Doch sie sahen das, was ihnen zugesagt war, von Weitem und freuten sich darauf, denn sie hatten erkannt und bezeugt, dass sie hier auf der Erde nur Gäste und Fremde waren. Gott segne dieses Wort. Fernes Versprechen. In diesem Bibelvers hier aus dem Hebräerbrief im Kapitel 11 lernen wir mehr über Fernes Versprechen, also Gottes Fernes Versprechen. Und es ist so, dass wir verstehen müssen, dass eben, wenn wir beten, dass Gott nicht alle seine Versprechen, die er uns nun gibt, dass sie zeitlebens auch erfolgen. Das heißt nun nicht, dass wir, wenn etwas nicht so passiert oder in einem Zeitrahmen, wie wir uns das vorstellen, und Gott uns nicht antwortet, dass wir uns abwenden von Gott. Nein, das heißt dann eben, dass wir uns Gott besonders, dass wir dann uns unserem Herrn Jesus Christus zuwenden. Denn hier in diesen Beispielen, hier aus dem Hebräerbrief, verstehen wir, dass Gott zwar im Glauben vieler Menschen wirkt, aber wie wir auch hier lesen, dass viele Menschen das, was er versprochen hatte, in ihren Herzen erwartet haben und erwartet hatten, aber zeitlebens das nicht sich ausgedrückt hat oder vollendet wurde, zeitlebens in dieser Menschen. Was bleibt, ist aber der Glauben der Menschen, und das ist das Wichtigste am Glauben, dass wir uns, auch wenn Jesus Christus auch manchmal still zu sein scheint und wir gar nicht wissen, ob er uns, oder wir das Gefühl haben, er hört uns gar nicht zu, dann ganz besonders uns Jesus Christus zuzuwenden. Und es gibt letztendlich keinen großen und keinen kleinen Glauben. Es gibt nur Glauben. Glauben an Jesus Christus oder eben auch Unglauben. Leute, die sich leider von Jesus Christus abwenden, die gute Nachricht hören und sich abwenden, leider. Aber wir, die wir Jesus Christus folgen, verstehen, wissen, dass er uns leitet und uns in unsere Herzen spricht. Und egal, wie die Situation nun sein mag, dass wir einfach im Glauben an ihn bleiben. Er ist letztendlich der, was so sagt die Bibel auch, den Glauben initiiert, also beginnt in unseren Herzen und eben auch vollendet. Und der perfekte Glaube, den werden wir nur haben am jüngsten Tag, wenn Jesus Christus das zweite Mal wiederkommt, wann auch immer das ist. Die Bibel sagt uns das nicht und wir wissen das nicht. Aber wir halten uns daran fest, und der Glaube, wie gesagt, die Jesus weiß eben auch, kennt unseren persönlichen Lebens- und auch unseren Leidensweg und was uns in der Vergangenheit, was wir erfahren haben, auch Leid, Not und Kummer. Aber wichtig ist zu verstehen, dass er eben auch die Gegenwart sieht, unsere Herzen in diesem Moment, auch alle Menschen, die sich ihm zuwenden, ja, deren Herzen Christus zugewandt sind. Und Jesus sieht auch die Zukunft. Und er ist der Einzige, der das kann, als Gott im Fleische. Und das macht uns Mut. Also wir können Jesus voll vertrauen. Und dieses Versprechen, dass wir wissen, dass er uns zuhört, auch wenn die Situation manchmal sich so nicht ausdrückt, das macht uns Mut. Also die Distanz jedes Menschen, egal wer es ist, zum Kreuz ist sehr unterschiedlich und individuell. Es muss auch so sein, denn Jesus Christus kennt uns persönlich, jeden mit Namen, ja, die Bibel sagt uns das auch. Und es gibt also keinen großen oder geringen Glauben. Es gibt nur Glauben und Glauben an Jesus Christus. Und denn wir haben die verschiedensten Situationen auch und die verschiedensten Hintergründe. Wichtig ist nur, dass wir im Glauben an Jesus Christus bleiben und tagtäglich mehr über ihn lesen und lernen, wie er in und durch uns wirkt und durch andere Menschen hier auch. Lies mal durch den ganzen Hebräerbrief, Kapitel 11, zur Ermutigung. Ja? Also, lieber Jesus, wir danken dir für die fernen Versprechen, für dein Versprechen. Du hältst deine Versprechen, ja? Die Bibel sagt uns das. Und auch wenn wir sie zeitlebens nicht in Erfüllung sehen, heißt das nicht, dass du dein Versprechen nicht hältst. Jedes Versprechen, das du hältst, hast du gehalten. Besonders auch deine eigene Wiederauferstehung hast du vorausgesagt, bevor es überhaupt passierte. Und es ist genauso erfolgt, deine Wiederauferstehung. Das ist nur einmal passiert in der Menschheitsgeschichte und wird nie wieder so sein. Und das ist eben auch unser Anker. Und das macht uns auch Mut, dass wir auch am jüngsten Tag, die wir Jesus Christus folgen, auch wieder auferstehen. Eben leider eben auch, dass es eine Wiederauferstehung gibt für Menschen, die sich die abgewandt haben. Aber leider Menschen dann in ewiger Verdammnis sein werden, bis auf alle Ewigkeit. Wir beten für alle Menschen, dass sie sich dir zuwenden, Jesus Christus. Denn es gibt keine zweite Möglichkeit. Und wir danken dir für all deine Versprechen und für dein Wort, die Bibel, tagtäglich aufs Neue. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten dies in deinem Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.